Erster in der Zukunft wird der Berg, auf dem der Tempel des Herrn steht, fest und hoch über allen anderen Bergen und Hügeln sein, so dass viele Völker dorthin kommen werden. Zweiter, viele Nationen werden sich auf den Weg machen und sagen, kommt, lasst uns zum Berg des Herrn und zum Tempel des Gottes Jakobs gehen, damit er uns seine Wege lehrt und wir nach seinen Regeln leben. Denn aus Zion wird die Lehre kommen und das Wort des Herrn aus Jerusalem. Dritter, der Herr wird zwischen vielen Völkern Urteile sprechen und starken Nationen in der Ferne gerecht entscheiden. Dann werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Speere zu Redmessern umschmieden, so dass kein Volk mehr gegen ein anderes kämpfen und niemand mehr den Krieg lernen wird. Vierter, jeder wird sicher unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen, ohne dass ihn jemand stört, denn der Herr der Heere hat es gesagt. Fünfter, obwohl alle anderen Völker ihren Göttern folgen, werden wir dem Herrn, unserem Gott, für immer und ewig folgen. Sechster, an diesem Tag, sagt der Herr, werde ich die Verlorenen sammeln und wie Zerstreuten zusammenbringen, auch diejenigen, denen ich Leid zugefügt habe. Siebter, ich werde die Verlorenen am Leben lassen und die, die weit weg waren, zu einem großen Volk machen. Und der Herr selbst wird von diesem Zeitpunkt an für immer König über sie auf dem Berg Zion sein. Achter, aber zu dir, Turm der Herde, Hügel Zions, wird die frühere Macht zurückkehren, die Königsherrschaft der Bewohner Jerusalems. Neunter, warum schreist du so laut? Hast du keinen König mehr, oder ist dein Berater gestorben, so dass dich Schmerzen wie eine Frau bei der Geburt erfassen? Zehnter, leide und gebäre, Zion, wie eine Frau bei der Geburt. Denn du musst jetzt die Stadt verlassen und im Freien leben und bis nach Babylon gehen. Dort wirst du gerettet werden, denn der Herr wird dich dort aus der Hand deiner Feinde befreien. Elfter, jetzt haben sich viele Völker gegen dich versammelt und sie sagen, Zion soll entweiht werden, damit wir ihre Zerstörung sehen können. Zwölfter, aber diese Völker kennen die Gedanken des Herrn nicht und verstehen seinen Plan nicht, dass er sie wie Getreidebündel auf die Dreschfläche gebracht hat. Dreizehnter, steh auf und dresche, Volk Zions. Denn ich werde dein Horn stark wie Eisen und deine Klauen stark wie Bronze machen, damit du viele Völker zermalmen kannst. Danach wirst du dem Herrn ihre Beute und ihre Reichtümer dem Herrn der ganzen Erde weihen. 14. Schneide dich jetzt, Tochter der Krieger. Denn sie haben uns umzingelt. Sie werden den Herrscher Israels mit einem Stock ins Gesicht schlagen.